keine Hektik, denn das lohnt sich echt nicht. Seht die Sache locker und entspannt. So schlässig. Denn was bringt es dir, wenn du dir Stress machst und die anderen scheißen drauf, wie wenn man fett kackt? Seht das Ganze doch am besten mal aus meiner Sicht. Wenn mir einer sagt, ich wäre ein fauler Hund, bedanke ich mich. Wir lassen uns nicht stressen, wir chillen eine kleine Runde und basteln euch einen Hit innerhalb von einer Stunde. Eine ganze EP innerhalb von einer Woche. Deine Raps hören sich an, wie wenn ich nach einer Party kotze. Jetzt gibt's verbale Action, Hosea nicht zu bremsen. Keine Hektik, ich bin da und zeig euch, packt die Grenzen. Ich fick alles, was mir den Spaß am Rappen mindert. Zum Beispiel Gangster-Rap aus Deutschland, echt behindert. Du machst echt krasse Moves auf der Tanzfläche, doch viel zu hektisch, wie so ein Hampelmännchen. Komm mal klar, mach dich locker, kein Stress, keine Hektik. Schalt einfach mal ab, hör den Track und relax dich. Bounce zu dem Sound aus den Speakern oder bleib einfach liegen. Hauptsache gediegen, komm mal klar, mach dich locker. Kein Stress, keine Hektik, schalt einfach mal ab. Hör den Track und relax dich. Bounce zu dem Sound aus den Speakern oder bleib einfach liegen. Hauptsache gediegen. Falls du noch Jungfrau bist, ist da jetzt Schluss damit. Denn nach diesem Track wurdest du von uns gefickt. Bau die Back am Mic, mach keine Hektik, mach keinen Stress. Wenn ich Styles ins Mic reinpress, hörst du Deutschraps, meines. Schnall dir was von Lazi-Mütter, ihren Kindern Babybrei. Und wenn ich MCs burn, hört man sie danach wie Baby schreien. Floristen-Style, am Battlen und am Scherzen. Deine Ho gibt dir nen Ride, Prinzessin auf der Erbse, das Derbste. Wie wir MCs am Mic zerbersten, dicker Battle-Rap auf diesem Track. Der Shit wird wenig Herze, gib's ruhig zu, wir klingen smooth. Mit nem Hang zur Ausrasse, steh cholerisch in der Buff. Will meine Wut rauslassen, doch dann fällt mir wieder auf, das ist mir gerade echt zu stressig. Ich sollte chillen, denn der Track heißt keine Hektik. Hakuna Matata, Boost Brava, bla bla. Kein Stress, keine Hektik, komm einfach mal klar, yeah. Komm mal klar, mach dich locker. Kein Stress, keine Hektik, schalt einfach mal ab. Hör den Track und relax dich. Bounce zu dem Sound aus den Sneakern oder bleib einfach liegen. Hauptsache gediegen, komm mal klar, mach dich locker. Kein Stress, keine Hektik, schalt einfach mal ab. Hör den Track und relax dich. Bounce zu dem Sound aus den Speakern oder bleib einfach liegen. Hauptsache gediegen. Bau die Follow und Hosea. Check, check, wer hier der Chef ist. Check, check, wer hier der Chef ist. Gucci Downrap macht die Cuts. Keine Hektik, das ist nur für Rap-Shit. Du brauchst doch kein Sex, yo, weil der Track fickt das so. Check diese Freakshow, krasser als Steve-O. Den Wack MCs ringen um Luft wie Schlappen beim Deep Flow. Eure Tracks sind lieblos, ich rotze Dreck ins Mikro. Ich trag ne Sonnenbrille und seh die Sonne nur in der Spilo. Ihr zieht ein Kilo, fahrt ficken auf dem Friedhof, macht Fotos davon und feiert euch wie Heroes. Ihr seid hirnlos, abgefuckt und habt nichts drauf. Zeigt dem Shit ne Baby, er gibt Applaus und lacht dich aus. So sieht's aus, mach hier keinen auf dicken Hose. Dein Flow passt es halt ein Rap fresher als ne Tupperdose. Ich steppe als Mike und benehm ich wie die Axt im Wald. Meine Raps sind so schlagfertig, du hin ist als Pflegefall. Bekomm Schläge wie ein Federball jedes Mal. Ich bin raus und mach die Fliege so wie Peter Pan. Komm mal klar, mach dich locker, kein Stress, keine Hektik. Schalt einfach mal ab, hör den Track und relax dich. Bounce zu dem Sound aus den Speakern oder bleib einfach liegen. Hauptsache gediegen, komm mal klar, mach dich locker. Kein Stress, keine Hektik, schalt einfach mal ab. Hör den Track und relax dich. Bounce zu dem Sound aus den Speakern oder bleib einfach liegen. Hauptsache gediegen.